Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu einer Extra-Ausgabe von Ohrensausen. Zwischen 1918 und 1989 sah der 9. November nicht weniger als 4 bedeutende Ereignisse der jüngsten deutschen Geschichte. Schreckliche und schöne. 1989 fiel die Mauer und 1938 wurden Juden in der Reichspogromnacht durch deutsche Städte gejagt, verfolgt und getötet. Dass zwei prägende historische Wendepunkte gleichen Datums ein deutsches Freudenfest mit den grausamsten Verbrechen unseres Volkes verbinden, macht die Ambivalenz und Symbolkraft dieses Tages aus. Zumal neben diesen beiden zentralen Ereignissen noch weitere Daten den 9. November zum Schicksalstag der Deutschen machen. Im Jahr 1918 wird an diesem Tag von Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen und am 9. November 1923 putschte Adolf Hitler vor der Münchner Feldherrenhalle. Der 9. November, Schicksalstag der Deutschen. Es ist wohl eine Laune der Historie, dass der 9. November 4 prägnante Ereignisse deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts verkörpert. Gerade die symbolträchtige Gegensätzlichkeit der Ereignisse wirft einige Fragen auf. Wie kann er angemessen begangen werden? Wie kann am selben Tag die Euphorie des Mauerfalls beschworen und zugleich der Verbrechen der NS-Zeit würdig gedacht werden? Wie ist zu verhindern, dass eines der 4 Ereignisse die anderen verdrängt? Nach der Vereinigung wurde in Deutschland heftig debattiert, ob der 9. November als Nationalfeiertag geeigneter ist als der 3. Oktober. Eines der Hauptargumente für den 9. November war die besonders emotionale Ausstrahlung dieses Schicksalstages, die in krassem Gegensatz steht zu einem künstlich-bürokratischen, aufoktroyierten Tag der deutschen Einheit. Außerdem sei eine Verbindung des Jubeltags Mauerfall mit Hitlerputsch und Reichspogromnacht kein unüberwindliches Hindernis, sondern sie mache vielmehr die spezielle ethische Kraft des Tages aus. Freudiges Erinnern an demokratische Revolutionen könne und müsse verzahnt werden mit stillem Mahnen und Gedenken. Gegner der Idee des November-Nationalfeiertages hielten es für unmöglich, ja geradezu ignorant, einen Feiertag zu institutionalisieren, der mit derart negativen Ereignissen belastet ist. Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle und die Gewalt gegen Juden dürften keinesfalls mit Jubelfeiern verbunden oder gar durch Euphorie über den Mauerfall ins Abseits gedrängt werden. ...1918, Novemberrevolution und die Ausrufung der Republik. 1918 kam es in Deutschland angesichts der Niederlage im Ersten Weltkrieg zu einer Revolutionsbewegung, die am 29. Oktober mit der Meuterei der Matrosen der Kieler Hochseeflotte begann. Die Unruhen breiteten sich rasch aus, reichsweit wurden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet. Der Ruf nach Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Und sofortigem Frieden wurde immer lauter. Am 9. November, als die Aufstandsbewegung Berlin erreichte, verkündete Reichskanzler Max von Baden angesichts der rebellierenden Massen eigenmächtig den Thronverzicht des Kaisers und übergab seine eigene Amtsgewalt an den Mehrheitssozialisten Friedrich Ebert. Um 14 Uhr rief dessen Parteifreund Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstags die parlamentarische Republik aus. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Kurz darauf verkündete Spartakistenführer Karl Liebknecht vor dem Schloss die Freie Sozialistische Republik, der allerdings keine Dauer beschieden war. Nach der Wahl der Nationalversammlung im Januar des Folgejahres konnte die Novemberrevolution mit der Bildung der Reichsregierung schließlich abgeschlossen werden. Das Deutsche Reich wurde zur Parlamentarischen Republik. . 1923. Hitler und die nationale Revolution. Der von Adolf Hitler und Reichswehrgeneral Erich Ludendorff angezettelte Versuch, eine Initialzündung für eine nationale Revolution zu geben, scheiterte am 9. November 1923 vor der Münchner Feldherrenhalle. Hitlers Demonstrationszug wurde von bayerischer Landespolizei mit Schüssen auseinandergetrieben. Der Hitlerputsch hatte darauf abgezielt, die Macht in Bayern zu erringen. Mit einem Marsch auf Berlin sollte dann, so der Plan, die Regierung Stresemann gestürzt werden. Die Aktion wurde jedoch für die NSDAP zum Debakel. 14 Anhänger wurden getötet, Hitler zu Festungshaft verurteilt, seine Partei verboten. Der Propagandaerfolg war jedoch enorm. Der Siegeszug der Nationalsozialisten nicht mehr aufzuhalten. 23 endlich führte dieser Kampf zum Kampf gegen den damaligen Novemberstaat an sich. Wie nahe wir uns damals am Sieg glaubten, das wissen Sie alle, wie groß die Niedergeschlagenheit war auch, wie fanatisch der Wille, das Zusammengeschlagene sofort wieder aufzubauen, das hatten Sie erlebt und haben sich selbst diesen Willen wieder angeschlossen. Und so ist dann der größte Zusammenbruch in der Geschichte der Partei eigentlich der Beginn des größten Aufbruchs geworden. . 1938. Novemberpogrome. In Deutschland brennen Synagogen. 1938 wurde in Deutschland systematisch die Politik der sogenannten Arisierung verschärft. Ende Oktober verfügte die Reichsregierung die Ausweisung aller polnischstämmigen Juden. Als der 17-jährige polnische Jude Herschel Grünspan, dessen Angehörige direkt davon betroffen waren, daraufhin am 7. November den Pariser Legationssekretär Ernst vom Rath ermordete, nahmen die Nationalsozialisten die Verzweiflungstat zum Anlass für lang geplante antijüdische Aktionen. In Absprache mit Adolf Hitler rief Propagandaminister Joseph Goebbels zur Vergeltung auf. Am 9. und 10. November kam es zu vermeintlich spontanen Gewaltaktionen. 267 Synagogen gingen in Flammen auf, zahlreiche Wohnungen und Geschäfte wurden zerstört, viele jüdische Gemeindehäuser und Friedhöfe vernichtet. Juden wurden misshandelt und gedemütigt, 91 sogar ermordet. Über 25.000 Juden wurden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Dieses Novemberpogrom wurde von den Nazis auch beschönigend als Kristallnacht bezeichnet. Der als Verwüstung bzw. Verheerung übersetzte Begriff Pogrom benannte die Gewaltsamkeit gegen Juden in Russland Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff Pogrom meist nur für Gewalttaten gegen Juden bzw. für die Judenverfolgung selbst verwendet. . 1989. Fall der Berliner Mauer. Die friedliche Revolution. Berlin versinkt im Freudentaumel. Am Abend des 9. November 1989 fällt das Symbol der Trennung, die Berliner Mauer, auf dieselbe Art, wie sie 1961 gekommen war. Nachts und unerwartet. Zehntausende von Ostberlinern strömen in den Westen der Stadt. Vor dem Brandenburger Tor kommt es zu spontanen Jubelfeiern. Der Untergang der DDR ist nicht mehr aufzuhalten. Nachdem bereits seit dem Frühjahr Flüchtlingsströme und Massenproteste das Regime erschüttert hatten, war der Druck der Bevölkerung auch durch Reiseerleichterungen und ein neues Reisegesetz vom 6. November nicht abzubauen. Die DDR-Spitze reagierte hilflos und konfus. Politbüromitglied Günter Schabowski verkündete am 9. November, es gebe eine neue Regelung, die direkte Reisen in die BRD erlaube. Die Frage, wann diese in Kraft trete, beantwortete er mit sofort und setzte so, offenbar ungeplant, eine Dynamik in Gang, die nicht mehr zu stoppen war. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Alle Informationen zum 9. November, dem Schicksalstag der Deutschen, finden Sie auch unter wissen.de/Schicksalstag. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.